Vier Ecken, zwei Elfer, wir haben den 16.12.2013. Mein Name ist der Chris und der Name von meinem Wingman, das ist der Pocho. Hallo Pocho. Hallo Chris. Das war ja, also diesen Spieltag, den kann ich ja im Grunde genommen gar nicht in Worte fassen. War dir zu krass, zu wenig krass, zu lahm, zu gut? Was denn? Ist, glaube ich, eine Mischung aus allem von dem, was du gerade aufgezählt hast. Ich muss auch gestehen, weil wir werden ja gleich den 16. Spieltag minutiös durcharbeiten von Spiel zu Spiel und auch für jeden Spieler, wenn wir nochmal eine Einzel- wenn wir nochmal ausarbeiten. Das trifft sich ganz gut, weil ich habe nämlich nichts gesehen, nur das Bayern-Spiel live. Und von daher, Pocho, ist das heute es ist im Prinzip ist das dein Tag. Also, es ist der Tag des. Im Prinzip ist das deine eigene Mondlandung heute. Ja, die hatte ich ja schon. Das ist der Pocho Jadehasen hier. Jadehase. Jadenhase. Jadehase heißt er, ne? Ja, so heißt er. Das ist der Jadehase. Und hast du die Geschichte um den Jadehasen mitbekommen? Ist das nicht die bei Indiana Jones? Ist im Spiel? Fast. Ja, nämlich. Hörst du HR2 der Tag vielleicht? Nee, ich wohne ja in NRW. Ja, gar gut. Dass man da hört man vernünftige Radiosender. So, dass man da den Podcast nicht erreicht, das wusste ich natürlich nicht. Yeah. Nee, das ist ein kleiner Tipp. Der HR2, der Tag-Podcast, ist der einzige Podcast, wo ich mich noch drauf freue, glaube ich. Da nimmst du mal, manchmal ist vielleicht die Sprecherin ein bisschen altbackend. Wenn es mal ein interessantes Thema ist, dann bist du perfekt drauf vorbereitet. Dann bist du der perfekte Klugscheißer. Ah, okay. Zum Beispiel bei der Mondlandung jetzt. Das ist und Mandela, dieser Madiba-Podcast von HR2, der Tag, der war auch. Also da bist du gerüstet. Das ist also der Podcast für den, der gerne mal einen auf dicke Hose macht, sozusagen. Im Prinzip ist das der PIMP-Podcast. Ah, okay. Wollen wir gleich durchstarten und zwar mit dem Freitagsspiel Hertha BSC Berlin gegen den SV Werder Bremen. Diese Partie, das kann ich dir sogar sagen, weil ich es nämlich ablesen kann, ging 3-2 für Hertha BSC aus. Und das hast du gut abgelesen. Danke, danke dir. Und dann ist mein Wissen auch für diese Partie schon erschöpft. Ja, also man kann ja eigentlich daraus schon eins ziehen. Alleine schon vom Ergebnis kann man daraus ziehen, dass Bremen meiner Meinung nach ziemlich tief in der Scheiße steckt. Denn, um es mal nett auszudrücken, an sich ist es ja auch so, dass es nicht verwunderlich ist, dass Hertha zu Hause gewinnt, auch wenn es noch zur Halbzeit ja unentschieden 2-2 stand. Und das auch ein einziges Hin und Her war bei dem Spiel der Torfolge. Allerdings zeigt es natürlich auch, dass Bremen schon wieder 3 Gegentore gekriegt hat und im Durchschnitt, glaube ich, sogar 4 bekommt, dass da einiges im Argen ist. Und die Reaktion der Verantwortlichen in den letzten Wochen in Werder Bremen, da kann ich wirklich nur mit meinem Kopf schütteln. Da kommen wir aber später vielleicht noch zu. Also was da los ist im Moment. Wieso, was war denn da? Ja, also ich habe, dann greife ich mal ein bisschen so vor, das soll auch ein bisschen so in die Flop-Richtung gehen halt. Die Entwicklung nach dem 0-7 gegen den FC Bayern München ist mir sehr, sehr übel aufgestoßen. Und zwar war es so, dass Arne Zeigler am Sonntagabend da ganz cool drauf reagiert hat, mit einer Tüte über dem Kopf und einem T-Shirt, wo drauf stand, ich möchte über das vergangene Wochenende nicht sprechen. Ach, der ist Bremen-Fan. Der ist Bremen-Fan und Bremen-Stadionsprecher auch. Oh! Ja, das gibt's ja gar nicht, okay. Ja. Das fand ich noch okay, aber dann habe ich mir im Laufe der Stadionsprecher bei euch in Gladbach? Bei uns in Gladbach ist der Knippi. Ach, der Knippi. Ja, der Knippi. Ja, okay. Und es ist auf jeden Fall so, dass mir das ganze Verhalten, besonders in der Woche halt nach dem Spiel gegen die Bayern, doch ziemlich sauer aufgestoßen ist, weil dann immer gesagt wurde, ja, man kann ja nicht mit einem 0-7 gegen den FC Bayern, das kann man ja nicht als Maßstab nehmen und so. Dieses Schönreden davon. Mhm. Also Entschuldigung, wenn ich in der Bundesliga bin, dann startet für mich auch das Spiel gegen den FC Bayern München 0-0. Ich kann verstehen, dass du da eventuell in die Partie gehst mit, also, dass wir die abschießen werden, das ist definitiv nicht der Fall. Also ich glaube, es gibt keine Mannschaft im Moment, die Bayern abbogen, 3-4-5-0. Aber wenn du da wirklich dich da so aus der Misere schlawenzelst und sagst, ja 0-7, also so schlimm ist das ja nun nicht. Genau, das meine ich. Ja. Also das geht ja überhaupt nicht. Wer hat das gesagt? Das kam sowohl von Aichin als auch von Dutt. Und das ist nicht tragbar für Verantwortliche. Ich meine, ich kann ja auch auf meiner Arbeitsstelle nicht sagen, ja, dann mach mal so, wie du denkst. Ist ja nicht so schlimm, wenn was kaputt geht. Ja. Ja. Und es gibt Leute, die nur mal halt auch ein bisschen was an Eintritt bezahlen für so ein Spiel und sowas. Und ist für mich total unverständlich. Und darum, das ging ja jetzt so, das geht ja jetzt auch noch so weiter. Ich meine, gegen das Spiel gegen Hertha, da ist es so, dass das Wasserzieher Dutt nach dem Spiel gefragt hat, ob er denn jetzt über das Thema Abstiegskampf langsam sprechen möchte. Und Dutt darauf sagte, nö, über das Thema möchte er nicht sprechen. Dann sagte Wasserzieher dann, ja, aber Sie müssen vielleicht. Und dann reagierte er wie so ein kleines Behindertes, wollte ich schon sagen. Nein, ein beleidigtes Kind. Das dann sagte, nö, ich, über was ich rede, bleibt ja immer noch mir überlassen. Also wenn man da nicht langsam über das Thema Abstiegskampf in Bremen spricht, ja, dann ist es vielleicht dann auch schon fast zu spät. Oh, also glaubst du schon, dass die Bremer absteigen? Ich glaube nicht, dass die Bremer absteigen, aber ich habe in der Anfangssendung zu dieser Saison auch schon gesagt, ja, dass ich Bremen ganz, ganz unten sehe. Ja. Und viel fehlt da nicht mehr, wenn du dir den Blick auf die Tabelle mal gerade anguckst. Stimmt, die Frankfurter, die verkaufen sich ja eigentlich unter Wert. Ne? Also das hat man ja jetzt gemerkt gegen Leverkusen, der 1-0-Sieg, aber ich glaube schon, dass die Freiburger da, glaube ich, unten weiter mit drin bleiben und dann bleibt nicht mehr viel Mischpoke, die dann noch irgendwie. Naja gut, aber man kann ja trotzdem nicht als Bremen den Anspruch haben, irgendwo Platz 13, 14, 15 zu spielen. Also das kann es nicht sein, besonders wenn man sich halt, und das wurde dann auch bei Samstag live ziemlich angesprochen, wenn man sich dann halt wirklich die Zugänge der letzten Jahre anguckt, die einfach trotzdem, auch wenn sie nicht eingeschlagen haben, ja trotzdem viel Geld gekostet haben und irgendwo doch irgendwo auch Qualität hatten, aber diese jetzt nicht mehr zeigen können. Ikichi und sowas, um nur ein Beispiel zu nennen. Na klar, das war ja diese Geschichte. Gündogan und Ikichi sind beide vom Club gekommen, der eine zu Dortmund, der eine nach Bremen und dann war ja eigentlich die Frage, ja, wer wird schneller zum Star, ne? Ja, weil sie zu der Zeit noch auf einer Ebene waren. Genau, ja. Genau. Und da muss man ganz klar sagen, dass Ikichi, das ist ein Rohrkrepierer im Prinzip. Ja, kann man nicht anders sagen. Und das fällt halt in letzter Zeit in Bremen meiner Meinung nach auch sehr oft auf. Ne? Man kann ja mal gucken, dass auch so Spieler wie Elia und so nicht zu ihren wirklichen Stärken irgendwie kommen. Und da muss man sich dann auch mal wirklich vielleicht die Frage stellen und die Frage gefallen lassen, ob da irgendetwas falsch läuft. Und die ist für mich ganz klar mit Ja zu beantworten. Die Geschichte mit Elia war ja gar nicht so doof. Ne? In Bremen war der eine Bombe, der Junge. In Turin saß er nur auf der Bank. Und das haben sie ja mit Diego damals, als er von Atletico Madrid, nee, vom FC Porto, glaube ich, kam, da nur auf der Bank saß. Und da hatte man ja ein gutes Händchen bewiesen. Und das war ja echt ein guter Move. Ich hatte eigentlich, gedacht, dass der Elia schon eine Bereicherung ist, auch für die ganze Liga. Ich finde, das ist ein guter Kicker, aber der ist ja wohl völlig blass. Also, naja. Spielerisch ist er ganz schön blass. Ja, das stimmt. Nein. Man muss hier, es war ja auch in den vergangenen Jahren und dann noch unter anderer sportlicher Leitung, das ist klar, so, dass Bremen oft ein gutes Händchen bewiesen hat in Transfers. Zwar auch manchmal ins Klo gegriffen hat, das gab es auch, aber wenn ich an die letzten Jahre denke, da an Miku und sowas, wo niemand jemanden vorher kannte, also auf der Spielmacherposition hatte Bremen immer jemand Gutes geholt und hatte dafür wirklich Näschen bewiesen. Und das fehlt in letzter Zeit und naja, für mich ist diese ganze Niedergangsstory schon mit der ersten PK von Robin Dutt damals der Fall gewesen. Und daran erkennt man auch, wo die Entwicklung für Bremen hingeht. Die versuchen mehr, als sie sind. Und da muss halt so ein Trainer hin wie so ein Schaf, der wirklich ein Arbeiter, ein knurriger Typ ist und kein Dolce und Gabbana tragender Schönling und Schöngeföhnter wie Robin Dutt. Aber das ist meine subjektive Meinung. Ja, wir hatten ja vor der Saison schon gesagt, dass dieses Gespann, das muss man deutlicher beäugen, weil es strahlt nicht gerade von Siegeswillen oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, von Optimismus. So. Und auch nicht von Kompetenz, das ist das Schlimme. Ja, vor allen Dingen, beide sind, muss man dann und wann auch sagen, sind, glaube ich, schon relativ dumme Schweine. dann kann ich jetzt mal was sagen beim FC Bayern gegen den HSV-Spiel. Das war ein schönes Spiel, in dem sich der HSV fantastisch verkauft hat, wie ich finde. Das ist ja wieder so eine Partie. Eben haben wir ja bei den Bremer gesagt, als die 7-0 in der Allianz Arena verloren haben, dass man da sagt, ja, was habt ihr denn erwartet? Hier haben die Bremer sich wirklich gut verkauft. Man muss aber sagen, dass die Bayern mit einer merkwürdigen Elf gespielt haben und diese Elf, die dann auf dem Platz stand, auch jetzt nicht unbedingt volles Rohr gegangen ist, weil es stand ja am Abend noch die Reise nach Marokko an und dann jetzt das Spiel am Dienstag gegen die Evergreens. Ja, ne? Guangzhou heißen sie. Und ja. Gesundheit. Ja. Da war eigentlich nicht viel zu holen bei den Bayern. Also die haben nicht Vollgas gegeben. Und nach dem 2-1 hat man gemerkt, dass die Bayern dann noch ein bisschen angezogen haben. Und auf Sparflamme dann auch noch mal. Aus der Sparflamme haben sie noch mal die zweite Sparflamme angemacht. Ja. Und Shaqiri dann das 3-1 gemacht. Also der Sieg war im Prinzip nie gefährdet, aber die Hamburger haben sich ja wirklich teuer verkauft. Das haben sie wirklich klasse gemacht. Ich habe es ja, da wollte ich ja am Ende eigentlich zu kommen, in den 4.12er News schon erzählt, dass ich Raphael van der Vaart bei dieser Partie eine schwere Knieprellung zugezogen hat und höchstwahrscheinlich aber spielen kann jetzt am 17. letzten Spieltag. Und ja, also es war kein weltbewegendes Spiel. Das Spektakulärste an diesem Abend war dann die Lasershow in der Allianz Arena am Ende. Für mich die Tore aber auch nicht wirklich die schlechtesten, ne, die der FC Bayern geschossen hat. Sowohl von Götze als auch von das letzte von Shaqiri fand ich sehr, sehr abgewichst. Also wenn er das wirklich so wollte, da rechts unten in das kurze Eck zu schießen, dann muss man echt sagen, nach einer langen Verletzungszeit, die er jetzt auch hinter sich hat, Respekt, dass er schon wieder diesen Mut hat und so vorangeht. Das zeigt nur seine aufstrebende Form auf jeden Fall. Und natürlich auch, man hat gemerkt, wenn Rafinha da rechts, der war ja komplett allein, das war ganz komisch. Thomas Müller hat es eher in die Mitte gezogen. Die Mitte hat sich sowieso stark geballt. Thiago und Kroos haben ein klasse Spiel gemacht. Überragend haben die beiden gespielt. Thomas Müller hat es eher von rechts in die Mitte gezogen. Das war auch eher suboptimal. Und Rafinha war ganz alleine auf der rechten Seite. Hat das aber gut gemacht mit so einer Kung-Fu-Einlage dann, mit dieser direkten Flanke. Ja. Als Toni Kroos diesen Chip gemacht hat und Rafinha, was er sehr smart gemacht hat, er hat ja den Ball in der Luft als Flanke gegeben, ne? Ja. Und hat sich dann aber direkt auf den Hosenboden gesetzt, um zu signalisieren, ich bin jetzt raus aus der aktiven Geschichte, weißt du? Nicht, dass irgendwie ein Schiri denkt, oh, der rennt jetzt wieder irgendwie los und will da irgendwie ins Geschehen angreifen und könnte irgendwie im Abseits stehen. Nein, der hat sich direkt hingehockt und so, ich bin jetzt hier raus aus der Situation und zwar ganz smart gemacht und natürlich das Tor von Mario Götze aufgelegt von Thiago. Ja, muss man sagen, das schießt man definitiv nicht alle Tage so, das ist schon, da muss man schon vor Selbstbewusstsein strotzen und ich hoffe, dass du uns auch... Und Patex an den Schuhen haben, so sieht es für mich aus. Es ist der Patex Mario, glaube ich. Ja. Also, das Kopfballtor von Mandzukic war natürlich extremst abgewichst, da hat er den dein Lieblingsabwehrspieler Mein Lieblingsabwehrspieler? Manuel, oder wie heißt er? Das weiß ich gar nicht, wie er mit Vornamen heißt auf Anhieb, aber Manuel kann schon sein. Im Grunde genommen heißen die alle Hans-Jörg Tah. Da hat er eben ganz leicht im 5-Meter-Raum so weggeschoben, am Rande des guten Geschmacks, sage ich mal, und dann nickt er das Ding rein. Das ist halt, glaube ich, der Unterschied, wenn du da einen 28-jährigen Stürmer hast oder 29 gegen so einen 18-jährigen. Das ist der kleine, aber feine Unterschied. Aber war schon eine tolle Leistung von den Hamburgern, kann man nicht anders sagen. Dann haben wir 96 gegen Nürnberg. Hei, hei. Die Klubberer 3-0 geführt und dann die 96er dann noch das 3-3 aufgeholt. Ich habe die Abseitssituation, die habe ich gesehen von. Das ist schön. Das ist auch wirklich das Aufregendste fast im Spiel gewesen. Und nach dem Spiel stattfindende, etwas ausrastende Reaktion von Nilsson. Ja, auch schön. An sich ist es wirklich einfach ich weiß gar nicht, wie man es im Genre wirklich sagen würde, aber es ist eine Never-Ending-Story in Nürnberg. Also ich meine, klar ist das wirklich Pech, wenn man da so eine scheiß Abseitsentscheidung reinkriegt. Aber das haben wir auch in der Champions League gesehen, das findet wohl überall statt. Mhm. Allerdings, wenn man 3-0 zu Hause, auswärts zur Halbzeit führt. Ja, in 11 Minuten haben sie Tore geschossen. Und dann noch dieses Spiel sozusagen verloren gibt, weil mehr kann man dazu nicht sagen. Das war kein Punktgewinn, das waren 3 Punktverluste. Dann ist das schon recht übel und das wird der moralischen Einstellung des Clubs sicher nicht gut tun, was da passiert ist. Und am Sonntag im Doppelpass wurde dann noch was gesagt. Ich habe ja immer Verbeek mit Rod Stewart verbunden, vom Aussehen her. Aber da wurde dann gesagt, von Matze Knob, glaube ich, der hat gesagt, und das stimmt auch. Das ist auch eine fachliche Aussage gewesen. Ja, Matze Knob ist auch für mich nicht wirklich aussagekräftig, aber was er da gesagt hat, das stimmt. Und zwar, dass Verbeek irgendwie aussieht wie eine Mischung zwischen Thomas Gottschalk und Harrison Ford. Oh. Und das stimmt. Aber Thomas Gottschalk hat doch schönes, wallendes Haar. Ja gut, er ist halt der Silberrücken dann unter denen. Und was der Verbeek hat, das ist ja eher so ein Stück weit Kraut und Rüben auf dem Kopf. Kraut und Rüben ist auch schön, ja. Ja, also die Geschichte mit dem Abseits, also... Da war der Memjov wirklich 2 Meter voll im Abseits. Also wie man das nicht sehen kann. Ich habe mir eine Frechheit. Die Schiris mir mal anguckt, die Linienrichter, oder den einen zumindest. Und der war aber nicht auf gleicher Höhe. Also er lief der Geschichte ein bisschen hinterher. Meinst du, durch seine schwere Atmung war es so, dass seine Optik verzerrt war, oder? Ich denke mal. Oder es war der selbe Linienrichter, der da irgendwie so eine Clothesline gekriegt hat von Marco Reus. Ich weiß es nicht. Nee, also wie man das nicht abseits pfeifen kann, das ist der Wahnsinn. Aber ja, also ich persönlich finde es scheiße, dass 96 das noch aufgeholt hat. Weil irgendwie so den richtigen... Also irgendwie... Du wartest auf den Abschuss des Slomka irgendwo, ne? Findet sich dieses dumme Schwein immer noch. es ist wirklich ein netter Typ, ja. Aber irgendwie windet der nochmal seinen Kopf aus der Schlinge. Und ich denke mir immer, na, heute kriegst du ihn aber abgehackt. Ja. Und das kommt dann doch nochmal raus. Und der Henker denkt sich dann, oh, dammit. Ja, und genauso wie Nürnberg die Punkte verloren hat, sind das natürlich emotional sehr, sehr starke Punkte für Hannover. Ne? Ja, leider. Ich will, dass 96 von mir aus Meister wird, 10-mal oder so. Das ist ja nicht so. Aber der Trainer gibt mir so viele Nüsse. dieser Trainer. Und ich habe ja heute in den 4:11 News auch erzählt, dass Murat Yakin ja in Basel auf dem, also man könnte schon sagen, ein heißer Stuhl, das wäre schon also wohlwollend gesagt. Also ich glaube, der Stuhl, der elektrische Stuhl schon. Ja. Das ist schon der elektrische Stuhl, wo schon der Hebel halb umgelegt ist. Also durch den Rausflug da in der Champions League und so ist er wohl ganz schön auf einer bedrohlichen Liste. Und da gibt es ja die Gerüchte, dass der Fink da wieder hingeht nach Basel, der wirklich großartige Zeiten mit den Baselern hatte. Und dass, wenn dann der Murat Yakin sein würden werde täte, dann so wird hier im Raume, im Dunstkreise Hannovers kolportiert, dass der Herr Yakin seine Familie anpackt und sagt, komm, Hannover ist auch was, eine schöne Stadt. Also das wird gerade so ein bisschen hier... Das ist ein heißes Thema, was du da ansprichst. Das ist ein heißes Thema, absolut. Es ist um 8. Du weißt auch, dass das Podcast-Produkt bestimmt in deinem Dunstkreis da auch sehr viel gehört wird. Also du hast ja auch Einfluss, ne? Ja, absolut. Das ist also ein unfassbarer Einfluss. Und wenn Herr Slomka, hallo, wenn Sie das jetzt hier hören... Also ich glaube, ich habe sie in den letzten Wochen so oft beleidigt. Ich glaube, mir fällt da jetzt gar nichts mehr zu ein. Also Herr Slomka, packen Sie schon mal. Hoffentlich wird es dann am Wochenende eine Klatsche. Gegen wen muss denn Hannover? Weiß man das? Ist ja relativ. Das weiß man sicherlich. Du müsstest jetzt die Zeit etwas füllen, bis ich geklickt habe. Ja. Was man natürlich mit meiner neuen Maschine um einiges schneller geht. Boah. Und dann kann ich dir natürlich schon sagen, dass Hannover da in Freiburg spielt. Oh, das ist natürlich auch so ein Do-or-Die-Ding, ne? Also ja, Freiburg muss gewinnen. Hannover... Sollte gewinnen, ist ja auswärts, ne? Dementsprechend. Ja, ja. Also, ich mag diesen Club. Grundsätzlich ist der mir sehr sympathisch. Mhm. Als Hannoveraner natürlich geografisch noch mal sympathischer. Aber wirklich dieser Trainer, der geht mir mit seiner Drecksart und Weise, wie er Fußball spielt, das geht er mir so auf für Klöten. Und ich finde es schön, dass wir das aber, ich habe das ja schon vor der Saison gesagt. Ja, stimmt. Das ist ja das Schöne und ich habe es auditiv, ich habe es ja auf Band. Also auf Kassette habe ich... Zip-Drive dafür, glaube ich. Ich habe es auf Kassette, Gott sei Dank. Und wenn irgendwie einer kommt, ja, das kann er jetzt ja sagen, sag ich, nein, hör dir Folge Sonderheft an. Das stimmt, ja. Das ist auch immer die richtige Antwort, eigentlich Folge Sonderheft. Ja, da habe ich das schon gesagt, dass der Slomka ein netter Typ ist und damit so ein bisschen hier das Umfeld blendet. Ist aber auch verständlich so. Der Hannoveraner als solches ist ja auch ein sehr einfach gestrickter Mensch. Ja, da muss man nur mal lächeln und die Augen ein bisschen glänzen lassen, dann geht das schon in Hannover. Ne? Dann tropft es schon unten. Hoffenheim gegen den BVB, 2:2. Pötscho, erzähl mir was. Ich habe nur die Clothesline gesehen. Die Clothesline war auch was Tolles, muss man sagen, wie es ist. Muss ich sagen. Aber wie auch der Schiri da das Bein angezogen hat. Ja, das ist dieselbe Reaktion, wenn früher auf dem Schulhof der... Genau. Die haben sich dann auch mal so ans Bein angezogen. Ja. Und war das peinlich. Ich habe einfach direkt zurückgeschlagen. Da wussten die Leute wenigstens, was Sache ist. Absolut, oder an die Eier treten in dem Reus. Ah, er hat gar keine. Nee, dann... Eieiei. Oh, den Reus finde ich ja ganz schlimm. Ja, ich weiß. Oh. Das weiß jeder, der unser Produkt hört. Oh, okay. Ja. Bitte. Ja, finde ich ja fast so schlimm wie den Klopp. Aber nur fast. Von welchem Blatt sind Sie? Von der Bild. Oh Gott, muss das ein Leben sein. War auch eine schöne PK von ihm. Ja, stimmt. Nein, also zum Spiel... für mich natürlich sehr überraschend, das Ergebnis. Ne? Also ich bin schon fest davon ausgegangen, dass das Dortmund in Hoffenheim gewinnen kann. Es war ja so ein bisschen Schmusekurs vor dem Spiel zwischen Hoffenheim und Dortmund. Da wurde ganz nett ein bisschen Honig um den Bart gegenseitig geschmiert, um da den Mäzen Hopp ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen. Wahrscheinlich hat auch so ganz gut geklappt, wie ich gehört habe. Die Fans haben sich wohl am Riemen gerissen. Zum Ergebnis, die Hoffenheimer führten zur Halbzeit sogar 2-1. Und es zeigt natürlich auch, dass die aufstrebende Tendenz der Hoffenheimer, die zwar unglaublich viele Tore bekommen, aber eigentlich fast auch immer genauso viele Tore schießen, ein Torverhältnis von 36-37 nach diesem Spieltag. Hm. Und für mich, wie gesagt, überraschend, dass die Dortmunder da nur einen Punkt holen. Beim nächsten Spiel sehen wir, dass meine Mannschaft auch nur einen Punkt geholt hat, da also ein bisschen im Gleichschritt geht. Daher war das für mich ganz gut. Tippmäßig natürlich nicht. Wie gesagt, ich habe da eher die Dortmunder vorne gesehen. Es war aber so, dass meiner Meinung nach das 2-2 Unentschieden als Resümee wirklich so in Ordnung war, wie es dann da auch am Ende stand. Ich habe gehört, dass möglicherweise bald der beste Mensch der Welt, Kevin Volland, eine gute Partie abgeliefert hat. Ja, das ist auf jeden Fall. Er war bestimmt der Stärkste auf Seiten der Hoffenheimer. Ja. Okay. Könntest du dir vorstellen, dass man ihn als etwa einen Claudio Pizarro-Ersatz scheidet? Es ist ja entscheidende Legende. Er ist der Bundesliga-Torjäger Nummer 1, ausländische Torjäger Nummer 1. Ja, aber da muss ich ganz ehrlich wirklich da mal Partei ergreifen für die anderen Vereine, für alle anderen Vereine. Mhm. Meiner Meinung nach ist es so, dass diese Talente, die oft aus der zweiten und dritten Reihe zu Bayern München gehen, besonders auch in den letzten Jahren, sehr oft unter Wert dann wieder da weggegangen sind, wofür der Verein FC Bayern München nichts kann, aber es ist einfach ein Überangebot da. Und einen Kevin Volland als Pizarro-Ersatz zu holen, der gegebenenfalls mal zwischendurch eingewechselt wird oder sporadische Vollzeiteinsätze bekommt, halte ich ein bisschen für unter Wert. Dafür hat der FC Bayern München sicherlich in der eigenen Jugend genauso gute Leute, die da auf dieser Position spielen können. Zum Beispiel. Talking about Julian Green? Und dann sollte man nicht einen anderen Verein irgendwo schwächen und da diese Leute wegnehmen. Wenn er natürlich nach Gladbach will, würde ich ihn gerne nehmen. So ich würde ihn gerne in München sehen. Ich mag das sehr technisch stark, abschlussstark, dynamisch. Es ist ein Powerfußballer und ich finde, ein Powerfußballer hat schon gehört in den Powerclub Deutschlands. So. 12 Millionen sehe ich gerade bei 21 Jahre alt. Ich bin hier gerade auf Kevin Volland. Maybe sooner or later at fcbayern.com Fanpage. Bin ich auf seinem Profil und er ist 21. Ich dachte, er wäre älter. Nee, wie kommst du denn da drauf? Ich dachte, er wäre schon 23 oder so. Oh ja, nee, da wäre er schon fast im Rentenalter. Ja. Hat hier einen Marktwert von 15 Millionen. In meiner ersten News-Ausgabe habe ich ja auch gesagt, dass 15 bis 17 Millionen kolportiert werden und das soll wohl auch eher der Fall sein. Gut, man muss natürlich sagen, bei so einem Transferfenster von, sagen wir mal, 17 Millionen Euro, das würde auch sicher der Bilanz von TSG aus Hoffenheim gut tun. Mhm. Und man weiß natürlich nicht, Luc de Jong, der höchstwahrscheinlich für 36 Millionen wieder verkauft wird. Naja, einfach, er ist ja gereift bei euch auf der Bank. Er ist fit. Das muss man sagen, er ist fit. Der ist ausgeruht. Und er ist ein Jahr älter geworden. Es ist ja im Prinzip ist das ja im Bereich der Weine ein gutes Prädikat. Und da bekommt er richtig was für. Und da könnt ihr mitbieten. Könnt ihr mitbieten, Pacho? Es ist immer sehr, sehr nett, wenn du dann deine Stimmlage in der Hinsicht so änderst, dass man als Normalsterblicher, der nicht oft mit dir so spricht, da bekommt man das wahrscheinlich nicht so mit. Ne, dann denkt man, ach, der meint das ja ernst. Der Chris, das ist ja netter. Guck mal, wie er das sagt. Ich allerdings, ja, der schon 2-3 Stündchen manchmal mit dir telefoniert. Ich bekomme das mit, wenn dein Sarkasmus rauskommt. Das brauchst du gar nicht so rauszuhauen. Das Schöne ist doch, Pocho. Ja. Since day one, I'm a Volland guy. Ja, das ist wahr. I'm a Volland guy. Und wenn man jetzt auch noch mit dem FC Bayern guy verbindet, ja, das ist doch großartig. Nein, natürlich, ich kann das schon nachvollziehen, was du da sagst. Aber verstehst du auch, was ich damit meine? Dass so Spieler wie Schlaudraff und so weiter oder auch Podolski und solche Leute, die zum FC Bayern gegangen sind, die nicht wirklich gestärkt aus dieser Situation rausgegangen sind, dass sie da gespielt haben. Und es würde mir leid tun für jemanden, der so aufstrebend ist wie Kevin Volland. Ja. Ja, aber du siehst ja, wer da alles, es kommen ja im Prinzip alle zum Einsatz gerade bei dem, was Guardiola da veranstaltet. Also, ja, das ist ja auch kein Wunder, wenn man 1,5 Millionen Spiele pro Jahr hat. Also, ne, da muss. Ja, jetzt mit dieser Club-WM. Ja, das wären schon 1,75, ne? Also. Übrigens, diese Ausgabe steht ganz klar im Zeichen der UEFA Champions League-Auslosung. Muss man ab und zu nochmal sagen. Ja, die kommt ja gleich noch. Also, wir können ja nicht so machen, dass wir mit dem Schmankerl sozusagen direkt anfangen. Da würden die Leute ja abschalten nach einer halben Stunde. Ich habe einfach völlig vergessen zu sagen. Ja, ich glaube, das ist das Volland-Thema. Das habe ich ja schon mal kurz angeschnitten. In den News. Oder wie Gregor Teichert sagt, News. News. News. Nächster Partie ist Mainz. Oh, gegen die Gladbacher. 0-0. Pocho, was ist denn da los? Ja, da haben die Gladbacher das vergessen, was man zum Siegen braucht, das Tore schießen. Nein. Doch, haben sie. Aber sagen wir, wie es ist ein Auswärtspunkt. Es ist wieder kein Gegentor. Ich kann damit sehr gut leben. Also im Nachhinein betrachtet ist es schade. Es war auch ein Spiel, was die Gladbacher meiner Meinung nach ein bisschen die stärkeren Spielanteile hatten, es auch hätten gewinnen können. Allerdings ist so 0-0 natürlich immer schwer zu sagen. Da gibt es immer die Möglichkeit eines Lucky Punches auf beiden Seiten und dann wäre es anders ausgegangen. Für mich dieser Auswärtspunkt auch im Hinsicht der Tabellenkonstellation, die wir da haben mit Dortmund und so weiter, die auch nur einen Punkt geholt haben, absolut zufriedenstellend. Und ja, da möchte ich eigentlich fast schon zum nächsten Spiel übergehen, was viel interessanter ist eigentlich. Oh, erwischte mich aber jetzt auf gar keinem Fuß, nicht mal dem falschen. Nicht mal auf dem falschen. Augsburg gegen Braunschweig. Genau das meine ich. Jetzt erzähl mal, was war denn da los? Also wir müssen ja sagen, so wie du ein Vollandgeil bist, so wie wir Fußball-Sommeliers sind, die wir ja auch wirklich jeden Tag hier darstellen, so sind wir auch irgendwo alle beide ziemliche FC Augsburg-Geist. Augsburg-Geist. Ja, also ja. Weinziel und alles, was drumherum ist, finden wir echt im Moment gut und ich glaube, das finden alle im Der Reuter, der war bei 90, Sky 90. Ja, ja. Und Petty Wasserzieher hat gefragt, wann verlängern sie denn mit dem Trainer? Oh, Alter. Alter, nicht so richtig sagen. Er hat einen Vertrag bis 2015 und auf der Weihnachtsfeier gab es darüber noch keine Gespräche. Also, ja gut, auf der Weihnachtsfeier wird ja auch eher nackt auf dem Kopierer gesessen, als über Transfers und andere Sachen gesprochen. Ja, also 4-1 der Augsburger gegen den BTSV, ja, ist nicht der stärkste Gegner, muss man sagen, wie es ist. Mhm. Aber die Augsburger präsentieren sich meiner Meinung nach in einer so aufstrebenden Form, ja, der sich nicht nur im Tabellenplatz widerspiegelt. Ja. Ne, Tabellenplatz 8, boah, 23 Punkte, die Augsburger können auch Hinrunde. Obacht! ganz klar für mich, nach Gladbach vielleicht die Überraschungsmannschaft im Moment und Wolfsburg. Denn wer hätte damit rechnen können, dass die Augsburger, man muss ja so sagen, je nachdem wie es im DFB-Pokal läuft, reicht der 7. Platz für den internationalen Wettbewerb. Und da ist es nicht weit. Naja, gute Nacht, Johanna. Also ich bin ja auch mit Pakan wieder, ne? Also ich bin ja ein Freund des FC Augsburg, aber ich bin auch ein Freund der Euroleague. Und wenn man da sieht, was da Freiburg abliefert. Schalke wäre cool. Aber man muss es finanziell diesen Leuten auch, diesen Verein mal gönnen. Absolut. Ich hätte mich ja auch gefreut, das soll jetzt irgendwie nicht despektierlich klingen. Ich hätte mich derbe gefreut, wenn Dortmund in die Euroleague gekommen wäre. Weil sie dann eben bis ins Finale durchmarschiert wären. Hätten wir richtig schön den Laden da aufgekrempelt. Hätte ich cool gefunden, aber wirklich jetzt. Bayern Champions League gewonnen, Dortmund Euroleague. Das wäre mal was. Ja. Nee, Back-to-Back-Winner, das wird nichts dieses Jahr oder diese Saison. Das wird hart. Bayern und Champions League. Oder? Nee. Nee. Das glaube ich auch nicht. Aber ich bin noch zufrieden. Also ich bin selig zufrieden, dass wir das Ding geholt haben. Dieses Jahr. Wolfsburg gegen Stuttgart. Ja, Abendspiel. Ne? Oh. Abendspiel war die Wolfsburger weiterhin auf dem Vormarsch, muss man sagen. Wie das, auch das hast du von Anfang an gesagt, auch da vielleicht nochmal in vergangene Ausgaben einhören. Die Wolfe wirklich stark. Also man erkennt das auch am Spielaufbau, man erkennt das wirklich auch an dem Selbstbewusstsein, die Verantwortlichen im Moment haben. Damit meine ich sowohl Alofs als auch den Trainer, die wirklich zeigen, dass sie ja Coronas in der Hose haben. Die gehen wirklich in jedes Spiel rein. Sie haben mittlerweile auch wirklich, ja, sagen wir mal, die Qualität diese Saison wieder da oben mit reinzukommen, weil sie halt sehr konstant spielen. Und meiner Meinung nach sehr auffällig diese Saison ist Ricardo Rodriguez mit diesem unglaublich einfach zu merkenden Namen, der auch noch Tore schießt dazu. Das ist unfassbar. Also Abwehrspieler? ist ein, soweit ich weiß, ein Linksaußen, ne? Ein Linksaußenverteidiger. Und ja, und Stuttgart natürlich in letzter Zeit, da geht es wieder ein bisschen runter, muss man sagen, wie es ist. Da ist der Effekt in den letzten Wochen ziemlich verpufft. Sie gingen ja ziemlich steil nach oben. Ja. Jetzt Platz 10, 19 Punkte. Das ist okay, aber sicher weniger, als sie sich eigentlich erhofft haben unter dem neuen Trainer. Also da ist es, da entscheidet sich vielleicht wirklich dann die Form in der Rückrunde, ob es da Richtung einstelliger oder dann doch zweistelliger Tabellenplatz wird. Schalke gegen Freiburg? Ja, schade drum. Ne? Die Freiburger tut ein bisschen weh im Herzen, so wenn man sieht, dass unser Lieblingstrainer da irgendwo die ganze Zeit verliert. Allerdings, klar, Schalke alleine von den Individualisten sehr viel stärker als die Freiburger und haben auch in diesem Spiel nichts anbrennen lassen. Ganz klares Ding für den FC Schalke, 2-0. Wer die Tore gemacht? Wollen wir das mal gucken? Hier? Verfannen, glaube ich, hat eins gemacht per Elfmeter. Ui. Ich gehe nochmal zurück. Ich gucke nochmal, Moment. Das zweite hat gemacht. Kann ich jetzt gerade nicht sagen, finde ich gerade auf Anhieb nicht. Aber es ist auf jeden Fall so, dass die Schalker natürlich auch in den letzten Tagen und jetzt so auch wieder ein bisschen Konstanz reinbringen in die Sache. Und es war natürlich auch wichtig, wobei ich glaube, dass jeder Sieg und auch ein zweistelliger Sieg gegen den SC Freiburg, um das zum Thema Schalke noch zu sagen, Jens Keller seinen Job nicht hätte retten lassen. Bei Schalke ist es ähnlich wie in Hannover. Da denkt man, endlich können wir diesen, also wenn ich den Jens Keller sehe, dann möchte ich mir meine Haare schwarz färben und Evanescence hören oder so. Also das ist, also auch vom Heiz oder so. Das ist so richtig, oh Mann, der mag ja ein guter Trainer sein oder so, aber ja, er ist jetzt ein Jahr im Amt und es geht halt immer bergauf, bergab, die ganze Zeit. Und jetzt denkst du endlich, jetzt kannst du ihn entlassen. Nee, dann gewinnt er auch noch in der Champions League und jetzt auch noch in der Bundesliga. Oh, und ich glaube aber dennoch, auch wenn er jetzt den 17. Spieltag irgendwie für sich entscheidet, dass der weg ist. Also der Schaf wird kommen. Ja. Der Schaf wird kommen. Aber ich weiß nicht, ob Schaf der richtige Trainer ist. Aber das ist ein anderes Thema, wenn es soweit ist. Es ist, glaube ich, der Trainer, der auf dem Markt ist mit der größten Reputation. Ich glaube, dem machst du da nichts vor. Also, den kannst du nicht verarschen, Schaf. Ja, aber ich habe auch einen Doppelpass in der Diskussion mitbekommen, die ich auch sehr passend fand. Schaf ist auch nicht der Typ, der jemand anders gerne den Job wegnimmt. Hä? Ja, das ist jetzt zum Beispiel so gekommen. Worauf basiert denn das? Wann hat er das denn vorher schon mal gemacht? Nee, das hat er nicht gemacht, aber er ist halt ein grundsolider, ehrlicher Mensch. Und da, er wäre wohl einer. Hast du von Torra wieder gesagt? Senile alte Zirkusaffe. Ich glaube, ey, der Schaf, dem machst du nichts vor. Und ja, hast du recht. Das ist so einer, ich glaube, heute bist du mal draußen auf der Bank. Nee, Alter. Ey, nix. Oh ja, okay. So stelle ich mir den vor. Also der hat, glaube ich, nicht so richtig so ein Durchsetzungsvermögen. Aber der Schaf, der guckt halt immer mit seiner runzeligen Fresse kurz böse und dann ist Schicht. Dann wird hier nicht mehr Palaber, dann ist Schicht. Er von der Mentalität passt der mit Sicherheit nicht nach Schalke. Ne? Aber das ist ein guter Trainer. Lässt geilen Fußball spielen und da, glaube ich, der wird nicht auf der Nase rumgetanzt. Du darfst aber auch nicht vergessen, dass Schaf auch in den letzten 2-3 Jahren in Bremen nicht mehr das gezeigt hat, was er absolut schon gezeigt hat. Absolut. Das darf man auch nicht vergessen, finde ich. Nach 920 Jahren kann das, glaube ich, auch mal passieren. Das ist wahr, ja. Alos war weg und das war alles dann. Darum auch dieses Sabbatjahr jetzt ungefähr. Auch. Ja, genau. Mhm. So, dann haben wir Leverkusen gegen Frankfurt. Da habe ich die Zusammenfassung gesehen bei Sky 90. Tja, was war da los? Also, eigentlich hat ja nur Leverkusen gespielt. Ja, aber das war ja auch so zu erwarten. Ne? Das war so zu erwarten, definitiv. Heim und, wenn du mal auf den Fehl die ganze Zeit geachtet hast, da saß da nur in seiner kleinen Kappe. Ja, ich weiß, was du meinst. Und hatte noch 10 Minuten, noch 5 Minuten und er konnte es eigentlich so gar nicht richtig wahrhaben, dass die da wirklich 3 Punkte abgreifen. Und der Bruchhagen, der ist ja richtig ausgemarkt, als dann in der, ja, dann gab es ja noch einen Elfmeter in der 91. Ich glaube, Bruchhagen raucht auch mehr als ich. Ich denke auch. Der hat da, glaube ich, irgendwie, der raucht nonstop, auch wenn man es nicht sieht. Und dann gab es ja noch einen Elfmeter und der wurde gehalten. Und als dann abgepfiffen wurde, die sind so ausgemarkt da, die Bank von Frankfurt. Den habe ich so richtig gegönnt. Ja, sie haben es auch verdient, sagen wir, wie es ist. Die haben Europa gerockt für Deutschland. Ja, ja. Durch in der Euroleague, das muss man mal sagen, wie es ist. Und dann natürlich so unter Wert in der Tabelle zu verkauft werden, beziehungsweise in der Liga zu verkauft werden, ist natürlich auch ein Stück weit unfair und stellt Leute in die Kritik, wobei ich nicht glaube, dass Fee in der Kritik steht, aber die es nicht verdient haben. Und darum ist ihnen richtig ein immenser Stein vom Herzen gefallen und ist natürlich auch ein unerwarteter Sieg. Eine unerwartete 3 Punkte, die sie sicher so nicht geplant haben. Ja. Und kann nur gut sein für die weitere Entwicklung der Rückrunde. Denn wir wissen, Frankfurt macht nicht mal so eine gute Rückrunde. Ja, das können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen. Oder nee, komm, das Euroleague machen wir auch gleich. Komm. Hat mich gefreut für die Frankfurter. Ich mag ja den Bruchhagen nicht so gerne, aber den Fee mag ich ja eigentlich. Und ja, auch gegen Frankfurt hat man eigentlich nichts, ne? Nö, gegen also, die Eintracht hat man eigentlich nichts. Nur gegen die Fans manchmal ein bisschen. Die Fans sind manchmal ein bisschen... Also nicht alle Fans, aber die haben halt auch so viele Chaoten-Fans. Die Problemfans, Pocho. Ja, ja, ja. Die sogenannten Fans. Ja. Die sogenannten Fans. Ja, ja. Die Schwachköpfe, sagen sie immer im Fernsehen. Die Schwachköpfe, ja. Idioten sind das. Früher hat man noch Schlachtenbummler zu den Fußballfans gesagt, das darf man jetzt gar nicht mehr, oder? Nee. 1600 Schlachtenbummler aus Bumba auch schön, ne? Kennst du Lumumba? Lumumba, das Getränk? Ja, genau. Nee, das kenne ich nicht. Okay. Hätte ich jetzt irgendwie Lust zu. Sag mal, ist Schalke eigentlich neidisch auf das ganze Interieur in Dortmund? Achso, ich dachte auf unseres hier im Studio. Ja, ich glaube schon. Das kommt mir immer so die ganze Zeit. So, das hat Jan-Arge Fjørtoft bei Sky90 sehr, sehr geil gesagt. Ich muss sagen, ich mag ihn doch. Am Anfang habe ich gedacht, was will denn der Fjørtoft da immer jeden Sonntag oder Samstag? Ja, er ist schon Experte. Ein Win-Power-Game. Aber er ist schon sehr guter, muss ich sagen. Und ja, in Schalke hat man immer das Gefühl so, genau als sie da auch die Euroleague gewonnen haben, ne? Mhm, ja, es war ja das Jahr, wo Dortmund die Champions League gewonnen hat. Mhm. Und so, everything I do, I can do better, so, wirklich, das ist wirklich so. Und alles, was Schalke macht, bei Dortmund ist es dann noch ein bisschen geiler. So, ja, sie haben einen jungen Trainer nach oben geholt mit Jens Keller. Aber nee, da holen die halt Klopp. So, ne, der hat mehr Impact oder hat wahrscheinlich den Impact mit Guardiola in der Bundesliga. Ja, und dann will Schalke als Bad Guy Club geholt werden, darum holen sie Boateng, ja, der eigentlich ein Dortmunder Guy ist. Ja. Aber ich finde, das war sehr treffend und das wollte ich nur noch mal kurz anfragen, aber es wirkt fast so, ne, dass man da so, egal was man tut, es läuft nicht so richtig und wenn es läuft, ja, dann läuft es beim großen Bruder besser. Es ist schwierig. Schalke ist natürlich genauso ein Traditionsclub, wenn nicht sogar ein bisschen mehr an Tradition da drin steckt. Und aber es ist halt so, dass Schalke, sagen wir mal, seit dieser 4-Minuten-Meisterschaft doch ziemlich im Tal der Tränen geblieben ist. Absolut. Ne? Dann wollen wir mal endlich nach langem Tamtam gucken. Hast du heute geguckt heute? Nee, ne? Konntest du nicht? Nee, ich hatte ja Beschulung. Bespaßung hattest du. Bespaßung, ja, um so zu nennen, ja. Ich habe mir da meinen kleinen Campingkocher aufgebaut und so einen Transistorfernseher. Mhm. So ein schwarz-weiß noch? Ja. Oder monochrom, grün und schwarz? Nee, so ein schwarz-weißen ruhig. So halb so groß wie so ein 5S. Mhm. Habe ich das so geguckt im Büro. So, und dann. Auslosung war, wollen wir mit der Euroleague beginnen? Gab es da irgendeinen Knaller? Frankfurt? Frankfurt kriegt einen Knaller. Es ist der Knaller, kann man schon so sagen, oder? Absolut. Wer war der Knaller? Mhm. Ist der FC Porto. Es ist der FC Porto, ganz genau, ja. Für mich wirklich keine schwache Mannschaft, aber natürlich ein unglaublich interessantes Spiel und auch toll für die Fans in Frankfurt, die sich ja wirklich auch in Europa sehr stark präsentiert haben. Ja. Das ist echt doof gelaufen, dass man da als Gruppenerster so eine harte Nuss kriegt. Absteiger aus der Champions League, ne? Ja. Dann haben wir noch einen Knaller. Sevilla gegen Kazan. Swansea gegen Neapel. Ne? Juve gegen Trabzonspor. Pilsen, Donetsk. Elsbjerg gegen Florenz. Nee, so ein richtiger Knaller ist eigentlich Frankfurt gegen Porto. Ist eigentlich das Topspiel. Ajax gegen Salzburg vielleicht noch. Ja, okay, das kann man so hinnehmen. So, aber dann gab es ja noch eine andere kleine Auslosung. Ach, gab's die noch? Ja. die gab es noch. Und da würde ich sagen, fangen wir doch einfach mal oben an. Denn das ist schön, ja. Champions League, diese Ausgabe wird ja gesponsert von der Champions League. Ja. Die Champions! Ja. Da, da, da, da. Manchester City gleich der Oberknaller. Man City, ja. Barcelona, das Hinspiel erst in City ist schon mal scheiße für City. Barcelona ja im Moment nicht ganz so gut drauf, wobei man sagen muss, der Retter der Enterbten im Moment in Barcelona, das ist Neymar. Ich habe ein bisschen wieder Laola 1 geguckt und Neymar ist einfach beim 2:1-Sieg hat er einfach sowas von gerockt und er ist schon, jetzt langsam kommt er an in Europa, muss man ganz ehrlich sagen. Und ja. Dann wird ja wahrscheinlich auch im Februar wird ja Messi wieder dabei sein. Das wird ein Knaller. Und ich habe es in den News erzählt, Kun Agüero ist ja verletzt, fällt 6 Wochen aus. Der sollte aber fit werden zu dem Spiel. Also dann könnten beide Mannschaften voll aufmunitioniert, eventuell City noch mit einem neuen Torwart, den sie vielleicht sich noch shoppen wollen. Also es wird schon ein geiler Kick, das glaube ich schon. Es wird ein Spiel, denke ich, was wirklich, oder zwei Spiele, die wirklich in Offensivfeuerwerken starten werden. Ja. Da können wir wirklich mit, denke ich, in beiden Spielen mindestens 8 Toren rechnen. Vielleicht spielt er auch Kun Agüero schon bei seinem neuen Club vor. Also, bin ich mal gespannt. Barca möchte ja unbedingt Sergio Agüero verpflichten. Aber Bayern auch. Aber ich denke mal, das macht Barcelona das Rennen. Oder da bleibt passiert hier, dann kommt halt irgendwie noch irgend so ein Kaspar und lässt da irgendwo, vergisst da einen Koffer bei ihm. Das kann natürlich sein. Mit, ja. Wo schon am Rand so überall die Geldscheine rausquellen. Ne? Rausquellen, genau. Also das ist, glaube ich, die realistischste Variante, dass er bleibt. Aber ansonsten denke ich mal Barcelona. Wenn Mandzukic gehen sollte, dann könnte man da vielleicht auch die Bayern mit reinbringen in die Geschichte. Olympiakos Piräus gegen Manchester United. David Moyes hat so ein Glück, der alte Sack. Kriegt das leichteste los vielleicht. Ne? Denke mal. Ja, was willst du da sagen? Das ist das leichteste Los von allen. Piräus würde nicht mal in die nächste Runde in der Euroleague kommen, bin ich der Meinung. Also, die haben zwar diesen Stürmer da, diese Granate, aber mehr kann ich dazu auch nicht sagen, muss ich gestehen. Nee, aber es ist natürlich trotzdem immer noch die Möglichkeit einer Überraschung gegeben, dass da auch vielleicht unterschätzt wird von Seiten von Manchester und so weiter. Aber ich glaube, eigentlich sollte es eine klare Sache werden für Manchester. In der Champions League hat ja United immer überzeugt. Delivered. Delivered, genau. Nicht immer überragend. Gegen Leverkusen war es überragend. Und gut, ich meine, David Moyes, der hat auch langsam so ein bisschen Hummeln im Hintern. Ist auch ein Mäuschen, ne? Es ist das David Mäuschen, Mensch. It's the chosen one. The chosen one ist er ja. Ja, ist ein Selbstläufer. So. Dann haben wir Milan gegen Madrid. Gegen Atletico Madrid. Und das ist 50-50. Ja. Schön, schön. Atletico will ich vielleicht noch eine Spur vorsehen. Die sind ja punktgleich mit Barcelona im Moment. Dieser Diego Costa, der ja auch bei Borussia Dortmund ja doch des Häufigeren erwähnt wird, aber da müsste man tief in die Tasche greifen. Schon äußerst tief. Also da müsste man vielleicht schon mit den Fingerspitzen unten den Boden berühren und alles nochmal zusammenkratzen, aber das ist schon, es ist eine geile Truppe, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, mit, das ist eine geile Truppe und ist auch besonders auch offensiv wirklich. Das sieht man halt in der Saison auch, die sie jetzt in Spanien spielen. Es ist einfach offensiv eine Granatentruppe. Also ja. Da kommt wirklich vom Mittelfeld nach vorne, ist da jeder torgefährlich. Und ja, im dann Vergleich zu Milan, die in den letzten Jahren halt nicht mehr das sind, was sie mal waren, außer Balotelli vielleicht. Naja, Al-Sharawi würde ich dann noch. Ja, richtig, sagen. Stimmt, hast du recht mit. Trotzdem, meiner Meinung nach, Atletico. Vielleicht die Nasenspitze weit vorne. Das ist das Näschen, ne? Also, gerade, man hat ja gedacht, David Villa, was für ein Appel und ein Ei von Barcelona nach Atletico, was soll das denn? Aber jetzt sieht man halt mit Diego Costa und mit Leo Baptista, Bapistao da vorne, das ist schon geil. Und mit diesem Koke, mit diesem Megatalent. Ja. Im Mittelfeld und Gabi, dem Kapitän, das ist schon eine geile Truppe. Und ja, also bei Mailand ist es ja mit Kaká, der jetzt wirklich gut in Schuss ist, und bei Pato, der ja irgendwie, weiß ich nicht. Ja, aber Milan lebt nur noch von seinem Namen im Moment. Ja, es scheint so. Das hat auch Wolf-Christoph Fuß schon gesagt. Da ist die Verpackung spektakulärer als der Inhalt. Ja, also jeder, der ein Trikot von einem Fußballverein malen muss, malt erstmal ein Milan-Trikot vielleicht. Ja. Aber fünf Spieler nennen, die da spielen, wird schon schwierig für die meisten. Ja, das ist natürlich wahr. Ja, ja. Aber ist mit Max Hess und mit Abiati im Tor, das ist alles sehr gut, ja, definitiv. Aber das ist halt auch nur sehr gut so. Und naja, wollen wir mal sehen. Also da sehe ich Atletico vorne. Ja, Dito vorne. Dito. Ja, so, dann haben wir Leverkusen gegen Paris. Paris! Das wunschlos, sagte ja der eine da von Leverkusen. Sagte er das? Mhm. Ich weiß nicht, wer es war. Schon ein bisschen abgehoben, würde ich fast sagen. Also wunschlos das zu bezeichnen, ist sicherlich ein sehr interessantes Los. Der Schwachkopf von Leverkusen, den sie da im Interview hatten, der hat auch immer davon geredet, dass seine Mannschaft dort und dort Punkte gewonnen hat. So, als wenn sie irgendwie bei so einem Preisausschreiben mitgemacht haben. Oder so. Ja. Also, ein ganz komischer Spacko war das. So ein vollbärtiger Halbwilder. Also ich glaube, hier braucht man auch nichts sagen, oder? Also meiner Meinung nach könnte es da echt übel ausgehen für die Leverkusener. Also wenn Paris wirklich mit voller Besetzung spielt und dann auch wirklich, denke ich, was sie tun werden ab dem Achtelfinale, wirklich Vollgas gibt, dann kann es da auch nochmal fünf Dinger geben. Und für mich ganz klar Paris da vorne, alleine aufgrund von Spielern wie Ibrahimovic oder ähnlichen. Ja, Cavani halt vorne und Lavezzi, das ist ja der Wahnsinn. Und mit dem vielleicht besten Innenverteidiger On This Planet, Thiago Silva und Sirigu im Tor, auch ein geiler Typ. Maxwell, der irgendwie nicht klein zu kriegen ist mit seinen 43 Milliarden Jahren. Das ist schon Gregory van der Wiel natürlich, holländische Granate, den er auch Bayern eigentlich holen wollte. Also da muss man sagen, natürlich, es hat immer dieses Geschmäckle, zusammengewürfelte Truppe, Lukas im Mittelfeld, nicht vergessen. Das hat immer das Geschmäckle so zusammengekauft und zusammengewürfelt und was weiß ich. Aber das ist halt so viel Qualität da zusammengewürfelt, dass es schon auch gut dann funktioniert, muss man sagen. Also ich glaube, da kommt Leverkusen komplett unter die Räder. Ja. War noch souverän in der Gruppenphase, soweit ich mich da erinnern kann. Von daher, ja, schade, so, bin immer für die Deutsche, ist klar, aber ich glaube, man heißt, aber mein Gott, war ja klar, dass sie ein hartes Los kriegen und hätte ja auch Barcelona oder Madrid werden können, wäre auch nicht schwerer, auch nicht leichter gewesen. Ganz so, genau. Ja. Dann haben wir Monsieur Pocho, Chelsea gegen Galatasaray. Ja, Chelsea. Ja. Chelsea weit vorne, meiner Meinung nach, Galatasaray. Natürlich mit einer schönen Leistung in zwei Tagen dann doch noch fürs Achtelfinale qualifiziert. Es waren halt Winterfestspiele, ne? Also, oder die Winterspiele. Es war ja ekelhaft, dieser Acker. Also es glich ja wirklich einem Senfgasangriff im Ersten Weltkrieg. Ich hatte nur noch gefehlt, dass Guido Knopp irgendwie ein bisschen drüber spricht und ab und zu Adolf Hitler eingeblendet wird. Also das war ja wirklich ein Bombentrick. Nee, ich hab da so Leute erwartet, die ausgewechselt werden wegen Schützengrabenfuß. Ja. Ne? Aber es war wirklich abzusehen, dass da es ein bisschen länger dauert. Aber gut, trotzdem hat Galatasaray natürlich da wirklich gezeigt, dass sie auch solche Sauspiele gewinnen können. Ja. Und nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass Chelsea dann doch die Nummer zu groß ist, um da zu bestehen. Könnte gegebenenfalls in der Türkei beim Heimspiel ein bisschen enger werden, dass es da vielleicht unentschieden ausgeht. Aber dann in London wird es dann, glaube ich, schwer. Ja, Philippe Melo, Didier Drogba und natürlich Burak Yilmaz. Der Snyder, ne? Also auch mal zu nennen. Der auch, Wesley Snyder, der ja wahrscheinlich aber im Winter wechseln wird. Ach, ist Manchester das so? United möchte ihn wohl sehr, sehr gerne haben, auch wenn er dann in der Champions League nicht spielberechtigt wäre. Das sei ja aber David Moyes scheißegal. Mhm. Manchester United, oh, das habe ich vergessen in meinen News. Oh, aber das habe ich vertwittert. @4211 war, das ist ja eine Newsflut hier. Das gibt's ja gar nicht. Also, dass ich ja so überhaupt noch alles bewältigen kann, das ist der Wahnsinn. David Moyes hat wohl 100 Millionen Flocken zur Verfügung bekommen für die Wintertransferperiode. Tja. Ja, da möchte man wohl das eine oder andere fixen. Ja. Aber man muss sagen, Galatasaray natürlich mit einer guten Truppe, mit dem einen oder anderen Granätchen, Philippe Melo und natürlich der alten Dame Didier Drogba und Burak Yilmaz, den ich einfach wahnsinnig geil finde. Ich mag diese Art Stürmer. Finde ich ein Juter. Das ist ein Juter, du. Dann haben wir Scheiße, Entschuldigung, heißt dann gar nicht Scheiße. Schalke 04 gegen Real Madrid. Ha! Aber erst das Heimspiel. Ne? Mhm. Also ist natürlich, es wird sicher sehr interessant und vielleicht schafft es dann ja Schalke mal beim ZDF übertragen zu werden oder so. Ne? Ja. Ja. Selbst wenn sie dann nicht übertragen werden, ach, obwohl da spielt ja wahrscheinlich, doch, da spielt ja dann an dem Tag nur Galatasaray gegen Chelsea. Trotzdem, die Frage ist natürlich, ob Schalke da gegebenenfalls wirklich alle Kräfte zusammensammelt und wenn sie bis dahin vielleicht einen neuen Trainer haben, da auch gegebenenfalls dann ganz gestärkt aus der Situation rausgehen. In der jetzigen Situation mit Jens Keller, also sozusagen auf der Schalke-Kogge vorne drauf, glaube ich, dass es da ein paar Tore geben wird, sowohl zu Hause als auch auswärts. Also da Real Madrid sicher die Runde weiter. Ja. Also da ist es, glaube ich, müßig aufzuzählen. Vielleicht Jesse muss man da gar nicht mehr mit, oder Jesse. Bin ja, mein Spanisch ist ein bisschen eingerostet über die letzten Jahre. Und das Silvesterpapa. Storki, wenn du das hören solltest, das nächste Mal bei der spanischen Phonetik werde ich dann wieder dich konsultieren. Ja, Jesse wahrscheinlich zu Leverkusen. Vielleicht auch dem einen oder anderen englischen Club, der da ganz geil auf denen ist, wollen wir kurz abtrinken. Hm. Was geht? Ah, Bergwasser. Bergwasser. Direkt aus dem Berg. Ja, das ist durch 6 Gesteinsschichten wieder gepresst. Ja, ja. Also. Habe ich Hamsterkopf gemacht. Da merkt man, dass ich konservativ werde. Ich habe beim Edeka. In deinem Wassergeschmack? Nee, dass ich Hamsterkäufe mache jetzt. Ach so. Ich habe beim Edeka habe ich 3 Träger Wolwig gekauft. Als im Angebot war. Ja. Ja. Ja, da ist es, glaube ich, müßig zu erzählen. Ich kann sagen, wer nicht dabei ist, das ist Sammy Khedira. Nein, das ist traurig, merke ich gerade. Bosumar von Cristiano Ronaldo, Di Maria, der wahrscheinlich nach Monaco wechselt. Da ist aber das letzte Wort noch nicht gesprochen. 35 Millionen Euros werden da kolportiert. Luka Modric, Xabi Alonso und wen haben wir in der Verteidigung? Pepe und Sergio Ramos, Marcelo. Gareth Bale vielleicht auch noch zu nennen. Gareth Bale, guter, stimmt. Guter Spieler vielleicht. Ja, es ist ein ordentlicher Kicker, kann man nicht anders sagen. Da hast du recht. So, da haben wir das. Dann haben wir Zenit gegen Dortmund. Mhm. Sicher auch ein Los, das für die Dortmunder ganz gut kommt, obwohl man natürlich in die Kälte fahren muss. Mhm. Da wird es Ende Februar sicher noch sehr, sehr knackig kalt sein. Aber ist natürlich dann schon fast ein Nachmittagsspiel, nachmittags um 6. Mhm. Nichtsdestotrotz, Dortmund für mich da weit vorne und sicher auch aus der deutschen Sicht ganz wichtig, dass wir da weiterkommen. Denn wir dürfen die Punkte der Jahreswertung einfach nicht aus den Augen verlieren. Nee, das ist wahr. Da, glaube ich, die beiden Shining Persons ist das belgische... Ja, ich sag jetzt mal nicht mehr Jahrhunderttalent, dann das ist für mich Philipp Dahms. Hm? Ist das ein Belgier? Ja. Oh. Eden Hazard, so hat ein bisschen gedauert. Witzel, oder wie man ihn ausspricht, Witzel. Ja. Und natürlich Hulk. Die beiden. Da muss man schon ein bisschen sportlich dabei sein, um damit zu halten. André Achavi natürlich, mehr weiß ich aber nicht. Aber ich glaube, Achavi müsste auch schon 32, 33 überschritten haben. Aber auf jeden Fall machbar, ne? Muss man sagen. Es sollte machbar sein, ja. Wie gesagt, die Witterungsverhältnisse sind mit Sicherheit da nicht ganz so angenehm. Aber man muss auch sagen, letzte Saison oder letzte Champions League Saison hat ja Dortmund auch in Donetsk gespielt und da Donetsk ist jetzt auch nicht dafür so berühmt, dass es da jetzt 30 plus Grad sind. Und, das ist wahr. Also eventuell kann man dann vielleicht sagen, oh ja, okay, man kennt die Verhältnisse. Dann sind wir schon durch. Das letzte Spiel, Bayern gegen Arsenal. Mhm. Erst in London, dann in München. Und ja, war das schwerste Los, definitiv. Haben jetzt die 6-3-Packung bekommen gegen City und sind aber immer noch Tabellenführer mit 2 Punkten vor Liverpool und ist nicht unbedingt angenehm. Ist nicht angenehm, ist auch unbequem, ist aber nicht unmachbar. Kann man einfach so zusammenfassen. Bayern München muss sich jedem Gegner mit breiter Brust stellen, tun sie auch, werden sie auch tun und werden sicher zwei super interessante Spieler für den neutralen Zuschauer, sicher super interessant. Und für den Zuschauer wie uns, die wir sowohl Arsenal als auch Bayern unterstützen, sicher ein sehr schönes Spiel, was aber sicher Bayern am Ende für sich entscheiden kann. Ja, sagen wir, wie es ist. Nächstes Jahr steht ihr da, ne? Das weißt du schon. Ja, über die Bayern braucht man, glaube ich, nichts sagen. Aber über Arsenal, da haben wir auch schon so viel drüber geredet. Über beiden, die drei Deutschen. Eigentlich sind es vier Deutsche mit diesem Thomas Eisfeld oder Eilfeld. Eilfeld, glaube ich, ne? Der da ja auch noch in der Jugend rumkickt und ab und zu mal reinschnuppert. Serge Gnabry, der so ein kleines Tal hat, nicht mehr so oft kommt und in der Offensive so derbe variabel, die Geschichte. Santi Cazorla im Moment in einer Bombenverfassung. Gut, jetzt am Wochenende war, glaube ich, keiner in der Bombenverfassung. Da gab es auch noch diese kleine Geschichte mit Mertesacker und Özil. Warum Özil da nicht in die Kurve gegangen ist, ne? Hast du das mitbekommen? Nein, habe ich nicht. Erzähl. Ja, sind sie halt nach der Klatsche sind sie halt in die Kurve gegangen, ne? Mitgereisten Arsenal-Fans und haben halt so, ne, sich bedankt und Özil aber nicht. Und dann ist Mertesacker als zweiter Kapitän, ne, gesagt, du bist bescheuert oder was? Das kannst du auch nicht machen. Ja. Also das muss man sagen, ist eine dumme Sau, der Özil. Aber ich mag ihn trotzdem. Ja, und überall wird ja schon Özil gegen Bayern kolportiert, aber eigentlich hat diese Mannschaft so viele geile Spieler, allen voran Mikael, oder nee, Mikkel heißt er, glaube ich, ja. Arteta. Arteta, den finde ich einfach so geil und ja. Mertesacker natürlich, Koscielny da, die Innenverteidigung, der vorletzte Woche da diesen Mega-Move gemacht hat, diesen Lupfer und dann noch einen aussteigen lassen, das ist schon ganz geil. Und ja, von Theo Walcott über Oxlade-Chamberlain, Giroud im Sturm, guter Mann und das ist schon geil. Mesut natürlich als Strippenzieher. Poldi dürfte dann auch wieder fit sein, oder? Poldi müsste wieder fit sein und ja, wie eben gesagt, es wird sicher ein super interessantes Spiel, auch kein Spiel, was 0-0 ausgehen wird, sowohl Hin- als auch Rückspiel nicht. Und für den neutralen Beobachter, der nicht auf einer Seite vielleicht mehr die Daumen drückt als auf der anderen, ist das super interessant, so ein Spiel im Achtelfinale schon zu sehen. Natürlich schade, dass einer der beiden Teams, in dem Fall mal nach der FC Arsenal, dann schon so früh ausscheidet, aber das ist dann halt der Lauf der Dinge, der in der Champions League nun mal halt passiert. Ne? Das ist so. Das ist leider so. Szczęsny, der Keeper, der fängt sich im Moment in so eine Weltklasseform, das. Normalerweise kann man ja bei so englischen Clubs immer sagen, ja, da kann man vielleicht aus der Ferne ein bisschen was machen. Und aber Szczęsny, der ist im Moment Bombe und ja, Jack Wilshere als Goldstück in der Mannschaft. Das ist schon gut. Und ja, es hätte leichter kommen können, aber da musst du jetzt halt durch, ne? Da musst du durch, ganz genau. In der letzten Saison war es definitiv einfacher, gegen Arsenal zu spielen. Da hat man ja auch das Rückspiel verloren. Richtig, 2-0. 2-0, 2-1. Ja, 2-0. Und Rummenigge hat gesagt, also Zenit wäre uns lieber gewesen. Er wirkte nicht sehr entspannt bei dem Los, aber ja, es ist nicht so, als hätte Bayern keine Chance. Sie sind da auch definitiv der Favorit, aber ja, dann siehst du halt so eine Partie Manchester United gegen Olympiakos Piräus, ne? Und da denkst du dir halt, ja, Alter, toll. Ach so. Das ist doof gelaufen, Potsche. Kommen wir mal zum Tippspiel. Apropos doof gelaufen. Und das ist ein bisschen doof gelaufen, denn ich habe das erste Spiel, Hertha gegen SVW, der Bremen, habe ich nicht getippt. Weil du nicht wolltest. Aus Kalkül natürlich. Weil ich habe natürlich mir das schon alles so durchgerechnet und habe dann gemerkt, wenn ich das nicht tippe, dann wird alles viel spannender, noch spannender. Ah! Was es schon ist, Pocho. Ich will mal gucken, ob ich da vielleicht wen erreiche. Mal schauen. Pocho. Ob wir da nicht vielleicht. Du willst aber nicht den Krösus anrufen. Den Mann, der immer gewinnt. Ja, hallo. Hallo. Ja, wir haben gerade eine beklemmende Stimmung eher bei uns. Ja. Geht ums Tippspiel. Ja. FIFA. Ja, dummes Schwein. Warte mal auf mich, in einer halben Stunde bin ich dabei. Ja, es geht ums Tippspiel. Mhm. Das ist ja der richtige Ansprechpartner. Mhm. Ja, ihr fragt euch mit Sicherheit, wie kann man so brillant tippen? Pocho, erstmal schöne Grüße an dich, hallo. Ja, schönen guten Tag, hallo. Ja, was das Tippspiel angeht, so eine Art Nürnberg, immer bemüht, aber dann erfolglos. Ja, wie kann man so unfassbar gut tippen? Ist ganz einfach. Riesenglied. Ja, ich bin ja gehört mitten im FIFA, Christian, stell doch mal eine vernünftige Frage. Ja, aber was soll ich denn in diesem Sinne jetzt gerade für eine vernünftige Frage stellen? Ja, ich meine, doch mal, wie es aussieht eigentlich beim Tippspiel. Also, ich kann ja mal sagen, in den letzten Spieltag habe ich 10 Punkte geholt. Melli, kannst du mal kurz weiterspielen? Weil ich muss ganz kurz, das ist eine Leistung. Mach einfach keine Skript, das kannst du schon. Irgendwelche Knüppel, mach doch einfach, ist nicht so schwer. So. So. Ja, ich habe 10 Punkte geholt, habe aber ein Spiel nicht getippt, aber aus Kalkül, war ja klar. Auf A drücken. A passte und die anderen Knöpfe sind nur so zur Show. Genau, machst du klasse. Und du holst ja auch den Ball mit A. Eigentlich musst du immer nur mit dem linken oberen Nippel dahin rennen, wo du hin willst. Und mit dem anderen Nippel machst du eine schöne, gute Figur. So, jetzt, Entschuldigung, Chris, jetzt bin ich ja wirklich da. Ja, der Pocho hat 13 Punkte geholt und unerklärlicherweise hast du erneut deinen 8. Tagessieg geholt. 8. Tagessieg? Ja, mit 16 Punkten. Bei wie vielen Spieltagen? 16. Bei 16, ne? Bei 16. Also könnte man jetzt, wenn man es rechnet, sagen, dass ich 2/3 aller Spieltage gewonnen habe, oder? Also, ich würde eher sagen 50%. 50% hört sich schlechter an. Ja, ich bin aus der DDR, wir frisieren immer unsere Ergebnisse. Ja, und wie fühlt man sich so als Fußballfachexperte? Also das ist ja so, das muss ich vielleicht euren Hörern auch mal sagen, ich habe wirklich diese Saison, wenn dann nur versehentlich, Spiele gesehen. Und davon abgesehen habe ich 8 Spiele in Folge einfach so aus Gefühl heraus getippt. Also die habe ich praktisch im Vorhinein getippt. 8 Wochen im Voraus. Ja, das Dumme ist natürlich, das stimmt leider auch. Moment mal ganz kurz. Sagst du mir nochmal, was hat die Mama gesagt? Scheiße. Die hat Scheiße gesagt? Geh mal hin und sag, die kriegt jetzt die gelbe Karte. Wenn ich das nochmal höre, ich muss das besser mit Fußballbezug. Wenn ich das nochmal höre, geht's raus. Findest du das? Dass ich durchgreife? Ja, ich merke, bei dir dreht sich das ganze Leben nur noch um Fußball. Und um den Ruhm, den hier als Tippspielkönig. Ich kann ja mal die Gesamtpunktzahl kann ich ja mal kundtun, und zwar auf Platz 3. Kann man den überhaupt in so einem Podcast, kriegt man die überhaupt da rein? Ja, ich hab nur Speicher dazu gekauft. Ah, okay. Potsche auf Platz 3 mit 175 Punkten. Da muss ich nochmal kurz einhaken, ist das gleichbedeutend mit, also Platz 3 ist praktisch der letzte Platz. Ja, im Grunde genommen ist das, ja. Da kann vielleicht Mia mal klatschen, applaudieren. Gut, dann kannst du es auch lassen. Auf Platz 2 bin ich mit 176 Punkten, also mit einem Punkt Vorsprung, aber auch natürlich mit drastisch weniger Tipps. Auch da muss ich mal kurz einhaken. Mhm. Was mir aufgefallen ist im Zuge des Tippspiels, es gab ja mal eine Phase, wo ich einen kleinen Durchhänger hatte. Es lag daran, ich hatte kein Internet und so weiter und so fort. Da hat das Feld angeführt. Mhm. Da gab es Woche für Woche einen sehr ausführlichen Bericht, extra so 20 Minuten Sonderteile. Mhm. Du hast angerufen und mir praktisch deinen Sieg unter die Nase gerieben. Natürlich. Nachdem das dann so ein bisschen abgeflacht ist, ja, also nachdem, sag ich mal, bei dir sich das Blatt gewendet hat, ist diese Rubrik des Tippens eigentlich ja fast nahezu komplett verschwunden. Das erinnert mich so ein bisschen, hat was von, wie die Dinosaurier ausgestorben sind. Also das war praktisch eine ganz mächtige Rubrik eigentlich bei Felgen zur Elber und ist von heute auf morgen einfach nur verschwunden. Nee, das kommt dir dann nur so vor, das stimmt nicht. Hat auch nichts miteinander zu tun. Nein, überhaupt nicht. Ja. In dem Fall muss man ganz ehrlicherweise sagen, du lügst. Nachfragen sei ja wohl erlaubt. Das sei erlaubt, absolut. Jetzt möchte ich noch gerne deine Punktzahl kundtun, Ricky. Ja. Nee, also jetzt gibt's die rote. Jetzt gehst du hin und sagst, wenn sie fertig ist, dann muss sie heute den ganzen Tag bügeln. Melli liegt 0-4 hinten gegen Dortmund. Ja, meine Punktzahl war gerade nochmal. Also meine 176, Pocho 175 und deines Mangel. Was geht denn? Ist das doch gut? Ich habe meiner Frau die PlayStation, die Xbox erklärt. Ich habe ja übrigens eine Xbox One so. Ja, was ist das Scheiße? So, FIFA? Also Chris, beim besten Willen, aber jetzt muss ich mich hier ein bisschen um die Familiensituation kümmern. Gibt es noch Fragen? Nee, absolut. Wie gesagt, deine Punktzahl weißt du, ne? Ja. Deine Punktzahl hast du ja jetzt mitbekommen. Oh Mann, ich bin so schlecht. So, ich kann ja mal kurz, halt mal kurz, dass du das hier. Nee. Immer ruhig. Melli. Melli. Ja, hallo. Möchtest du ab dem nächsten Spieltag für deinen Mann tippen? Ich? Ja. Weil ich habe gerade gesehen, bei FIFA lief es schon so gut. Ich hab's verstanden, du Ferkel. Titten? Also jetzt, also Melanie, jetzt wirst du ein bisschen ordinär und das weiß ich gar nicht, ob das jetzt hier hingehört. Also, das war Enrico, nicht ich. Oh, oh, ich muss schneiden, Chris. Mit Ferkel. Dieses Gespräch gestaltet sich im Moment ein bisschen schwierig, muss ich sagen. Also du sagst die ganze Zeit irgendwas mit Titten zu mir und dein Mann beleidigt andere Leute. Ja. Ich wollte das übernehmen hier. Also, wieso? Du musst meine 0 zu 4 aus. Also Chris, ja. Gibt's doch Fragen. Das ist mir zu, deine Familie ist mir einfach zu ordinär. Lass auch mal dein Telefon reinrufen. Also, einfach mal reinschreien, ganz laut. Das freut sich die Hörer. Ja. Ja, gut. Ich beende das jetzt. Das ist mir einfach, also diese Beleidigung, die höre ich mir nicht länger an. Mia, geh mal bitte von. So, das gestaltet sich dann auch dann und wann ein bisschen schwierig, wenn man einfach mit Dilettanten zusammenarbeitet. Ja, aber ich meine, es ist natürlich auch wieder der menschliche Podcast. Es ist der, der in die Familie reinblickt, der guckt, ob alles in Ordnung ist. Ja, der auch das offene Ohr hat für Scheiße. Ja, genau, das blickt eher in die Familienabgründe, dieser Podcast. Und da kann man natürlich sehen, wo die Unterschicht zu Hause ist. Und wenn man natürlich dann sein Kind abstellt zum FIFA-Zocken und dann zu dem Kind immer nur was mit Scheiße und Titten sagt. Also da weiß man natürlich, wo man zu Gast ist. Die Welt zu Gast bei Freunden. Vier Ecken, zwei Elber. News sollte ich noch erwähnen. Mhm. Das ist eine ganz neue Sache bei uns. Ganz brandheiß. Brandheiß, da gab es jetzt die zweite Ausgabe, Pocho. Am heutigen Tag, am 16. gab es die zweite Ausgabe und das kann man beziehen über, jetzt geht's los, also, halt dich mal fest, Pocho. Ja, ich sitze schon. Also. Ihr geht auf audiobu.fm und gebt da in die Suchmuschel einfach Vierecken 2 Elfer ein. Dort könnt ihr dann die Vierecken 2 Elfer News beziehen oder ihr könnt auf vierecken2elva.wordpress.com gehen. Dort haben wir links immer diese Twitter-News-Bar und da drüber befindet sich ein RSS-Feed. Da werden immer die 4 aktuellsten Folgen werden da immer verlinkt und ja, die könnt ihr einfach anklicken, werdet dann zu Audioboo weitergeleitet und könnt sie euch dort dann anhören. Einen eingebauten Player werden wir mit der neuen Page dann implementieren. Dann könnt ihr natürlich das Ding auch bei iTunes beziehen. Das ist ja unfassbar. Einfach mal bei iTunes Vierecken 2.11 ein. Ich guck, muss das selbst nochmal machen. Also man kann das in den Namen selber... Nee, pass auf, ich mach das jetzt. Mach mal das wie bei der WWE. Ich hol mal gerade mein Telefon, dann erklärst du mir das nochmal, dann mache ich das live. Da abonniere ich live die Vierecken 2.11 News. Moment. Ja. Red mal weiter. Mach ich kann dich zwar nicht hören, aber ich stehe jetzt auf. Ja. Und nehme mein Telefon. Ja. Dann geht, ja, hast du ein bisschen? So, da bin ich jetzt wieder. Ja. Und jetzt erklärst du mir das, wie das geht. Ich habe mein Apple-Produkt in der Hand. Mhm. Man hört das auch an den Steuerungen. Ich halte das mal ein bisschen weg vom Mikro. Und gehe jetzt auf Podcasts oder gehe ich erstmal in den iTunes Store? Chris, was mache ich da? Da gehst du auf deine Podcast-App. Ja. Oder natürlich geht das auch. Mit Instacast oder Downcast, mit diesen 3 Apps, die ladet ihr euch einfach runter. Und dann müsste es da, ich weiß nicht, wie es bei dir da jetzt ist, aber suchen, müsste es da eine Suche geben. Und dort gibst du einfach ganz ordinär Vierecken 2 Elva zusammengeschrieben. Also die 4 und die 2 als Zahl. Ja, habe ich. Und Elva jeweils der Anfangsbuchstabe groß, so wie es normal ist, zusammengeschrieben. Und das suchst du einfach mal. Ja. Da hat er auch nur die Tastentöne sogar an. Mhm. Ja, habe ich. Mhm. Hast du die Tastentöne nicht an? Natürlich nicht. Ah, okay. Macht man das als junges, freshes Kind nicht mehr? Das verlangsamt vor allen Dingen das Tippen. Ah, ich verstehe, okay. Ja. Und da sehe ich Ed, vier Ecken, zwei Elber. Ist das so? Ja, so heißt es. Vier Ecken, zwei Elbers Post heißt es bei mir bei Downcast und das könntest du ja mal anklicken. Ja, das mache ich. Ja. Und dann machst du Subscribing. Oder oh, das ist ja toll. Mhm. Müsste auch schon eine Ausgabe drin sein, wenn du zwei mal. Sogar schon. Zwei? Mhm, die erste Was ist das Folge ist ja auch drin. Ach so, und die zweite, wie heißt die? 13.12.13. Oh, okay, das ist natürlich wieder spitze bei dieser Drecks-App, die du da benutzt. Bei mir im Downcast ist schon die vom 16.12. drin. Das darf ich nicht wahr sein. Ja, das ist natürlich, wenn man. Das ist natürlich, wenn man so ein Dilettant ist wie ich, der nur kostenlose Programme benutzt. Ja. Echt übel, ja. Dann werdet ihr dort einfach bei eurem Podcatcher 4Ecken211er eingeben. Das reicht schon völlig aus, um die 4Ecken211er News zu abonnieren. Und dort bekommt ihr mehrmals die Woche die brandheißesten Fußball-News zusammengefasst in 10 Minuten. Ja, wenn das mal nichts ist, lieber Hörer. Oh, und das völlig kostenlos. Ja, das ist wahr. For free. Kostenlos und for free. Also ganz ehrlich, Chris. Mehr kann man nicht bieten. Also das ist, da werde ich schon ein bisschen nass. Da mache ich unter mich. Also wirklich. Und natürlich bei facebook.com/4Ecken211er auf unserer Facebook-Seite wird die aktuelle Ausgabe auch jedes Mal gepostet. Und wenn ihr schon mal da seid, dann könnt ihr uns auch liken. Noch 2 Likes, dann haben wir die 150 Likes voll. Ja. Und dann wird es bei uns auch das 150-Likes-Special geben. Ja. Wie es bei den ganzen degenerierten Vollspasten bei YouTube immer 100 Milliarden Follower oder Abonnenten-Specials gibt. Gibt es bei uns 150-Like-Special? Denn wir sind der Podcast des kleinen Mannes. Wir freuen uns auch über 150 Likes. Ja. Danke an die 148, die es bis jetzt sind. Danke, danke sehr. Die es bisher geschafft haben, einfach mal einen Knopf zu drücken. Bedanke ich mich schon mal dafür und natürlich @4Ecken211er, unser Twitter-Account, wo ihr immer die aktuellsten Podcast- und News-Ausgaben auch beziehen könnt und natürlich die brandheißesten News aus der Fußballwelt in schriftlicher Form beziehen könnt. Toll. Solltet ihr keinen Twitter-Account haben, könnt ihr natürlich auf 4Ecken211er.wordpress.com gehen und links haben wir dann eingerichtet einen Twitter-Feed. Den könnt ihr nachlesen und dort könnt ihr nochmal die aktuellsten News und aber der Twitter-Account, der lohnt sich schon zu machen, um sich alleine als ein, nur 4Ecken211er zu folgen. Ich glaube, wir haben 100 Follower. Ja. Ich muss mal gucken. Es lohnt sich alleine dafür schon. Wir haben 106 Follower. Ja, ne? Da braucht ihr nur, macht euch einen Twitter-Account, folgt nur 4Ecken211er. Ja, das reicht. Und Chris Enigma. Ja, und den ElPocho81 und adreds.de. Das sind die Twitter-Accounts, die gilt es zu followen. Und RedTube, wer Lust auf eine Abmahnung hat. Ja, RedTube und sowieso auf YouTube gehe ich ja auch gar nicht mehr. Da bekommst du ja jetzt als... Da bekommt man schon, wenn man nur YouTube aufmacht, eine Abmahnung, glaube ich. Ne? Ja, also ich bin ja auch Let's Player. Ja, ich mache ja immer, bis nachts um 4 mache ich immer Minecraft Let's Plays. Nichts gegen Minecraft, ja. Klopfe ich immer gegen so Bäume und so in der Grafik, wo ich mir denke, damals auf dem Gameboy sah es definitiv spektakulär aus. Hast du keine Ahnung. Und da mache ich ja immer Let's Plays und da habe ich schon jetzt den ersten Strike gekriegt von YouTube. Gibt es da eigentlich auch Balls? Weil wenn es Strike gibt, gibt es auch Balls. Oder? Ja, aber Spares gibt's. Ach, Spares. Oh. Das Bowling-System ist ja bei YouTube jetzt eingeführt worden und so, das könnt ihr dann alles machen. Pocho, Tops und Flops? Ja. Ganz kurz gesagt, also ich nenne auch direkt beide, damit du dann... Bitte? Du bist ja gar nicht mehr zu halten bei deinen Top-Flops. Ja, das ist immer ein schönes Thema für mich. Da schreibe ich mir auch immer auf und streich's wieder durch, wenn ich was anderes gefunden habe in der Zwischenzeit. Für mich die Tops und Flops diese Woche. Top, ganz klar. Ganz, ganz fettes Ausrufezeichen hinten dran, der FC Augsburg. Toll. Toll, was da abläuft. Bravo. Klasse Sache, 8. Platz. Toller Trainer, tolles Team, toller Fußball, macht wirklich Spaß zuzugucken. Ganz klar, Daumen nach oben für den FC Augsburg in jeder Hinsicht. Mhm. Also einfach ein toller Club im Moment, da läuft es vom Trainerstab bis hin zum Manager, ist Reuter super kompetent bei jeder Show, wo er ist. Macht wirklich Spaß, da zuzugucken. Und der Flop, den hatte ich am Anfang der Sendung auch schon gesagt, ist das Verhalten von Werder Bremen für mich nach der 0-7-Niederlage. Denn sich da einen in den Bart reinzumuscheln, um zu sagen, ja, ist ja kein Standard, gerade mal gegen die beste Mannschaft der Welt, bla bla bla. Wenn ich in der Fußball-Bundesliga spiele, dann muss ich auch gegen den FC Bayern München bestehen wollen. Wollen, darum geht's. Zweite Frage, wollen. Und wenn man direkt da reingeht und als Spieler weiß, da kommen sowieso Ausreden hinterher, was da passiert ist, dann brauche ich mich auch nicht anzustrengen. Und dann ist ein 0-7 nicht verwunderlich. Ich weiß nicht, ob das eine professionelle Einstellung ist. Und das unterstreicht halt für mich die Inkompetenz, die Robin Dutt und Thomas Aischin leider da zur Schau stellen. Für mich absolut der Flop der Woche und der Flop der nächsten Wochen vielleicht auch. Oh. Die Verantwortlichen beim SV Werder Bremen. Quasi ein Running Flop dann. Ja, so könnte man es nennen. So, mein Flop ist, eigentlich ist es eher meine Comedy-Anlage der Woche, das ist Per Nilssons Scheiße! 2 Meter im Abseits! Das fand ich sehr schön, also wie man sich so gehen lassen kann, da sage ich dann auch immer wieder, Obacht, ihr seid Vorbilder für viele, viele kleine Fußballfans. Und mein Top der Woche, da muss ich wirklich ein arrogantes Stück Scheiße sein. Es ist für mich das Goldstück der Bundesliga. Ui. Mein Thiago Alcantara. Ich hatte erst einen anderen Spieler auf der Liste, aber da habe ich mir gedacht, warum lügst du dir ins Bärtchen? Der Spieler, der mich aktuell in der Bundesliga am meisten verzückt, und das könnte auch irgendein anderer sein, ich hatte auch schon Volland und sonst wem, aber im Moment ist es einfach ein Spieler von meinem Club, das tut mir ja fast auch gar nicht leid, es ist Thiago, was der da abfeiert, das ist so, hat so viel Stil und Klasse, was der da spielt, super. Ich poste ja auch jeden Montag immer die Spox 11 des Tages und da ist er zum ersten Mal dabei. Muss mal gucken, ob es da auch einer von euch dabei? Ja, nach einem 0-0 eher nicht. 0, stimmt, ja. Aber Per Nilsson ist dabei. Tja, scheiße! Ich hatte einfach zu viel Szymanski geguckt. Kann natürlich sein. Scheiße. Benaglio, Otschrolek, Noweski, Nilsson, Sigerski, Schwegler, Hahn. Wer ist eigentlich dieser Hahn? Thiago, Toni Kroos, Ramos. Who the fuck is Hahn, ja. Und Kevin Volland sind in der Spox Top 11 des 16. Spieltags. Und ja, Thiago, muss ich sagen, ist einfach für mich der Transfer überhaupt gewesen. Also für 25 Millionchen, da muss man ganz ehrlich sagen, Barcelona, da habt ihr vielleicht euch ein bisschen verspekuliert. Ja, vielleicht, ja. Hättet ihr ihn einfach mal ein, zwei Mal öfters aufs Feld gebracht. Dann wird er jetzt immer noch da spielen. Wird er jetzt noch bei euch spielen? Oder für festgeschriebene 91 Millionen müsste ihn dann irgendwer kaufen. Boccio, das war's dann auch. Ach, war schön wieder, ne? War wirklich schön. Im Grunde. Ist ja auch jetzt wärmer geworden. Ich habe aktuell im Moment 14 Grad bei mir. Ja, es kommt mir aber wie 40 vor. Also, ja, ja. Das ist ja wirklich, also es gibt keine weiße Weihnacht bei uns im Norden. Ja, also ich wohne zwischen 3 Kohlekraftwerken. Bei mir gibt es höchstens graue Weihnacht. Ja. Radioaktive Weihnachten. Ja, radioaktiv ist ja nicht sehr coole Kraftwerke, aber dadurch ist es ja immer ein paar Grad wärmer und so auch, ne? Ja. Mensch. Na gut, also vor Weihnachten kann gut sein, dass wir da, wir müssen ja auch noch eine Year-End-Show machen. Ja, aber das kann natürlich in solchen Wochen, wo ich auch, muss man auch dazu sagen, ich bin in den nächsten Wochen halt sehr, sehr arbeitstechnisch eingespannt, immer vor Weihnachten und während der Weihnachtszeit. Und dann passiert so eine Ausgabe gegebenenfalls mal spontan. Also entschuldigt, dass wir da irgendwie nicht 3, 4, 5, 6 Tage vorher sagen, wir machen dann und dann eine Sendung, sondern die kommt dann wahrscheinlich eher spontan. Eben, aber Hauptsache sie kommt. Sie kommt, ja. Boccio, aber dann ist natürlich die Freude vorbei, ne? Wenn, okay, komm. Ja. Boccio, dann bedanke ich mich recht herzlich für das Engagement heute. Ja, in diesem Tag. Und solltet ihr nicht noch nicht genug haben von diesem Podcast, dann hört euch die 4Ecken2Elfer News an auf allen Distributionswegen, die ihr euch vorstellen könnt. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören und Poccio, das Endwort gilt dir. Tschüss.